falsch weiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Thank you. Judas, der zwölfen einer kam, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn. Mit Schwert und mit Stange sind diese Mörder ausgegangen, die Unschuld zu belauern und zu fangen. Die Hauptmann tut mit halben Kräften schnauben, dass er den Mörder Jesum noch nicht finden kann, um ihn der Freiheit zu berauben. Schau durchläuft mit kurzem Atem holen den Garten. Sie durchsucht jeden Ort, damit des hohen Priesters Wort, das er aus Neid befohlen, nicht ohne Wirkung sei. Ich will angegriffen hatten, führten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas. Die Hohenpriester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf das sie ihn töteten. Brecht nur, entmenschte Richter, den schon geknickten Urteilstab entzwei. Doch denkt dabei, dass euer Fall vorhanden sei. Ich seh, dass ihr durch dieses Brechen euch selbst das Urteil wollet sprechen. Sein Blut wird über uns zum Himmel steigen. Uns und unsere Kinder zeugen. Vor Zorn und Neid entflammte böse Wichte, ihr falschen Zeugen schweigt. Denn was ihr wieder Jesum zeugt, hat ihr ja nicht getan. Antworteten ihm den Landpfleger Pontio Pilato. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn, und die Kriegesknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an. Thank you.